Also den Weg ihrer Tochter zu verfolgen wird nicht einfach, aber sie ist mit ihrem Wagen unterwegs. Einem 1967er Chevrolet Impala, wenn ich mich recht erinnere. So ist es. Und daher werden wir uns umhören, ob diesen auffälligen Oldtimer irgendjemand gesehen hat. Kollegen, es ist Zeit für eine Telefonlawine. Ah, oh. Endlich mal wieder. Die Telefonlawine rollte. Aber leider warteten die drei Detektive an diesem Abend vergeblich auf einen Rückruf. Als Peter und Bob am nächsten Vormittag in der Zentrale eintrafen, saß Justus missmutig im Sessel und verzog frustriert die Mundwinkel. Hi. Morgen, Justus. Hm? Was ist denn los? Du machst ja ein Gesicht. Ja. Dazu gibt es auch allen Grund, Kollegen. Oh Mann, lass mich raten. Noch immer kein Rückruf in Sachen Telefonlawine? Eine vollkommene Pleite. Ach, machen wir uns nichts draus, Freunde. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ach, es ist trotzdem zu ärgerlich. Ja, ja. Diesen Brief hier hat mir übrigens gerade dein Onkel gegeben.